Hallo, herzlich willkommen zum Ancast Episode 254. Heute das große M. Ja, ich habe ja schon angekündigt, ja, bevor die Google I.O. startet, und die startet ja nächste Woche, wird natürlich nochmal das Thema Google I.O. beziehungsweise was auf der Google I.O. vermutlich gezeigt wird, zu sprechen kommen. Eins davon ist Android M. Genau, das Rad wird dabei nicht neu erfunden, zum Glück, ja, wie ich schon mal angedeutet habe, darf man bei Android M jetzt keine komplett neue Oberfläche erwarten, sondern es wird halt ein, ja, sagen wir mal, Wartungsupdate. Ja. Nichtsdestotrotz ist es allerdings sehr wichtig und deswegen auch der neue Codename, also der neue Name, der das der eben dieses OS bekommen wird. Lollipop wird damit als Name abgelegt werden, was ja durchaus auch okay ist. Es gibt ja schon mehrere Lollipop-Versionen jetzt. Und diese Version wird halt mit einem M starten. Jetzt ist natürlich ja, total viele Spekulationen, was das M jetzt zu bedeuten hat, für was das steht, ja, für welche Süßigkeit oder was auch immer, aber pff, als ob das nicht vollkommen Wurst wäre, ja. Was das jetzt steht, es wurde auch schon von jemand gesagt, Mars, ja, das wäre ja nicht schlecht, ne? Aber naja, gucken wir mal. Darum geht's aber auch nicht, ja. Das ist ja vollkommen irrelevant eigentlich. Von mir aus kann das M auch für Martha stehen, ja, oder Meister, ja, oder sonst irgendwas, mir egal. Hauptsache, das ist gut. Ja, Hauptsache, das ist gut. Und damit sind wir beim Thema. Wie gut wird's denn? Tja, wenn ich euch das sagen könnte, dann ja, könnte ich meine Glaskugel einmotten. Ja, so beschwöre ich sie ein paar Mal und krieg unklare Antworten. Ja, so wie es eben mit dieser Gerüchteküche eben ist. Aber trotzdem, auf einige Sachen darf man ja trotzdem schon gespannt sein. Ein bisschen was wurde ja geleakt, wie es jetzt so schön heißt, angeblich aus Versehen. Tja, ja, klar, natürlich so ganz aus Versehen, ne, mal so ein Handy verloren und so, ja, ja. Aber ich, also fest steht wohl, dass Android M eben ein Wartungsupdate ist. Das heißt, von der Oberfläche her selbst wird sich nicht viel ändern. Da dürft ihr nicht enttäuscht sein. Ganz klar, es ist natürlich auch richtig so, meiner Meinung nach, weil die Lollipop-Oberfläche, die wird sehr gut angenommen. Das wäre jetzt schlimm, wenn diese Oberfläche jetzt gleich wieder komplett geändert würde. Klar wird es ein paar kleine Änderungen vielleicht geben. Ja, aber die sind nur minimalst optisch, wo es größere Änderungen geben wird, auf jeden Fall in der API. Ja, das dürfte wieder hauptsächlich für die Entwickler interessant sein. Für die Entwickler wird sich einiges tun, bei der Google I.O. sowieso, natürlich ist ja die Entwicklerstation Nummer 1 bei Google. Und da wird sich also wirklich sehr viel tun bei Android M. Das hat mehrere Gründe. Zum einen werden jetzt die Android Wear Geschichten immer interessanter, immer stärker werden die integriert. So, auf der anderen Seite kommt auch Android TV und Android Auto natürlich. Und das alles muss jetzt richtig unter Dach und Fach gebracht werden, optimiert werden. Und deswegen wird es sehr viele Änderungen hier unter der Oberfläche geben, was für viele Entwickler da natürlich auch wieder nicht nur Freude, sondern auch eventuell ein bisschen Umstellen bedeutet. Ja. Die Sicherheit soll dahingehend verbessert werden, ja, dass jetzt standardmäßig ein Fingerabdruckscanner unterstützt wird. Ob das, da habe ich letztens mal schon drüber gesprochen, ob das die Sicherheit wirklich verbessert, das darf noch bezweifelt werden. Außerdem kann ich nur davor warnen, den Fingerabdruck überhaupt einzulesen und und dort speichern zu lassen, auch wenn nur das in einer, vermutlich, so hoffe ich jedenfalls, in einer Art Hashwert abgespeichert wird, so wäre es doch fatal, wenn hier aus diesen Sachen der Fingerabdruck zu rekonstruieren wäre. Und ich habe keinen Zweifel dran, bei den vielen NSA-Skandalen und BND-Skandalen und GCHQ, dass da auf jeden Fall auch eine Lücke ist, die eben Zugriff auf die richtigen Fingerabdruckdaten hat. Damit könnt ihr das alles vergessen. Ihr macht euch Sorgen um Sachen wie euer Handy, damit das angezeigt wird mit den GPS-Daten, wo euer Handy bzw. ihr euch gerade befindet. Oder ihr habt Angst, dass eure Daten, eure Kalendereinträge vielleicht gesichtet werden und damit jemand weiß, wo ihr in Zukunft sein werdet. Das ist noch gar nichts. Wer eure Fingerdaten, eure Fingerabdrücke hat und diese rekonstruiert, also ich möchte jetzt gar niemand auf Ideen bringen, aber damit kann man Sachen machen, da kommt ihr nicht mehr raus. Da kommt ihr nicht mehr raus. Ja, definitiv. Also auf jeden Fall ist da natürlich Vorsicht geboten. Auf der anderen Seite ist meiner Meinung nach ein Fingerabdruckscanner auch nicht wirklich sicher genug, denn der kann überlistet werden. Das hat der Chaos Computer Club schon mehrfach gezeigt, manchmal durch ganz banale Sachen. Ja, unglaubliche Dinger. Der CCC hat zum Beispiel geschafft, von einem Foto eines Fingers, noch nicht mal jetzt speziell auf den Finger gerichtet, sondern ein normales Foto, auf dem Finger zu sehen war, daraus einen Fingerabdruck quasi ein Positiv zu machen und diesen dann zu benutzen auf einem Fingerabdruckscanner. Also vergessen. Ja. Aus dem die Gefahr, dass ihr gezwungen werden könnt durch Gewalt den Fingerabdruck oder euren Finger auf dieses Gerät zu legen, ist wesentlich größer als das Passwort zu sagen. Also wenn ihr drei bullige US-Polizisten vor euch habt und die wollen, dass ihr den Finger auf diesen Scanner legt, dann legt ihr den drauf. Das kann ich euch garantieren. Notfalls auch bewusstlos. Aber das Passwort rausplaudern bewusstlos, das geht schon nicht ganz so einfach. Also, ja, das ist noch fraglich. Dennoch soll das scheinbar, so die Gerüchte, integriert werden auf oder in das System nativ dann eben. Ja. Auch interessant und vermutlich ebenfalls tiefer integriert. Auch ein Thema, das auf der Google I.O. bestimmt eins der vorherrschenden ist, Smart Home, ja, das heißt die Verbindung eben von Handys, also mit Handys zu Haushaltsgeräten, ja. Unter anderem wird eben Nest wohl da eins der interessantesten Sachen sein, dieses Thermostat-Ding, das bei uns ziemlich unbekannt ist, ja, also mit dem kann man dann die Heizung regeln. Für mich vollkommen interessant, weil ich mache keine Heizung an. Ja. Das soll dann zum Beispiel integriert werden. Nest wurde ja gekauft von Google und da wird jetzt eben spekuliert, dass eben das besonders da im System behandelt wird. Ja. Dann auch natürlich klar die Verbindung Google Cast und Android TV. Google Cast ist ja auch erst im Kommen. Ja, das soll ja eine Verbindung sein auch zu Standalone-Lautsprechern, die mit diesem Google Cast zusammenarbeiten, aber auch zu anderen Geräten, nicht mit dem Chromecast verwechseln. Das ist dann doch was anderes. Und ja, wie ich ja schon in der Einladung gesagt habe, mit Android TV, da muss natürlich auch hier was gemacht werden und das wird auch sicherlich weiter integriert werden und und. Hier an dem Punkt muss ich sagen, vielleicht oder ich hoffe, dass nicht alles von dem tatsächlich integriert wird, was ich jetzt alles gesagt habe, denn damit wird das System natürlich immer weiter aufgebläht. Ja? Weniger ist oft mehr, man kann doch auch Sachen nachinstallieren. Und eigentlich, muss ich ja sagen, hat ja Google daraus auch gelernt, eigentlich alles nachzurüsten, denn das kann man dann per App einfach updaten. Ja? Also möglicherweise geht es hier wirklich nur um die APIs, die eben hier integriert werden und nicht jetzt Apps von vornherein etc. Denn das wäre ja ein Schritt zurück von dem, was Google die ganze Zeit eigentlich gemacht hat. So. Ja, und dann jedes Jahr natürlich, na, wieder, aber das da komme ich nochmal an einer anderen Stelle, aber auch das wird sicherlich ein Thema sein, Chrome und Android, ja, kommen jetzt gleich dann an anderer Stelle hier bei den News nochmal dazu. Ja, Android Wear habe ich auch schon angesprochen, denke ich, das wird auch ziemlich im Vordergrund stehen, kann ich mir jedenfalls vorstellen, ja. Google Now wird auch sicherlich ein paar Änderungen erfahren. Android Pay wird für uns natürlich vollkommen interessant sein. Genau. Und naja, also ich habe ja selbst noch so ein paar Hoffnungen, was mit Android M vielleicht noch eingeführt wird, aber da möchte ich jetzt noch nichts dazu sagen. Warten wir erstmal die Google I/O ab. Übrigens, mit diesem Android M soll unter Umständen oder gerüchteweise auch eine 2 Jahre Update-Garantie eingeführt werden für Nexus-Geräte. Ich meine, so viel ändert sich da nicht, weil mittlerweile haben eigentlich die Nexus-Geräte ein 2-Jahres-Update. Ja, ich glaube, das Nexus 4 ist so ein Kandidat. Ja, das bekommt jetzt auch immer noch neueste Updates. Aber so eine Garantie hört sich zumindest mal gut an. Gilt, wie gesagt, aber nur für die Nexus-Geräte, weil nur da Google ja wirklich die Macht darüber hat. Alles andere wird eben von den Firmen bestimmt, das muss man immer wieder sagen, die das Gerät verkauft. Wenn Sony sagt, nö, machen wir nicht, oder wenn Samsung sagt, nee, machen wir nicht, dann wird es nichts. Dann kann sich Google auf den Kopf stellen, ja, dann kann sich die Benutzer auf den Kopf stellen, dann kommt das eben nicht. Weil weder Google noch jemand anderes kann eben das machen. Das muss offiziell dann eben von der Firma gemacht werden, die das Handy verkauft. Ja, das ist leider immer wieder ein Knackpunkt. Ja, wenn es dann heißt, ja, Android kann man ja gar nicht updaten. Nein, Android kann man updaten. Das Telefon der Firma XYZ kann man unter Umständen nicht updaten. Das ist der kleine feine Unterschied, ja. Aber, wie gesagt, so eine 2-Jahres-Garantie hört sich zumindest mal gut an. Das könnte vielleicht die Wogen ein bisschen glätten. Das, wo immer hier gesagt wird, ja, das geht so schnell, dass es keine Updates mehr gibt. Außerdem wäre auch interessant, von wann denn diese 2 Jahre abzählen. Ja, also die 2 Jahre für das Gerät, das neu rauskam, ist eigentlich jetzt schon kein Problem. Sollte das allerdings zählen, seitdem der Verkauf offiziell eingestellt wird, dann noch 2 Jahre. Das wäre natürlich schön. Ja, das wäre äußerst schön. Denn da könnte man dann wirklich was anfangen damit, dass eben das Gerät auch so bleibt. Übrigens, diese Einschränkungen, so logisch die für uns User, sage ich mal, sich anhört, befremdlich muss die sein für die Google-Entwickler, weil das schränkt natürlich ganz klar die Entwicklung ein. Ja, und das hat Google immer versucht zu vermeiden in der Vergangenheit, sich einzuengen. Ja. Das heißt, wenn jetzt eben mal was in den Software-Studios, was Bahnbrechendes entwickelt wird, und das passiert bei Google relativ häufig, und das muss integriert werden, aber das läuft nicht mit der alten Hardware, und auch das kommt häufig vor, dann hat Google ein Problem dann mit dieser Garantie. Können das nicht machen, weil ja sichergestellt sein muss, dass das eben auf den älteren Geräten läuft. Ist das eben zu gut, sage ich mal, das, was eben integriert werden soll, braucht zu viel Rechenleistung, dann geht das nicht. Dann muss das zurückgestellt werden, bis eben dann die entsprechende Zeit gekommen ist, wo dann das Modell dann verworfen werden kann, und dann kann man das erst machen. Das ist schon für einen Entwickler ziemlich frustrierend, ja, weil er muss jetzt auf die Hardware aufpassen und kann nicht mehr alles das machen, was möglich wäre technisch, sondern muss das machen, was möglich ist mit dem alten Gerät. Ja. Und das ist dann auch schon wieder eine kleine Einschränkung, die vielleicht auch für die User nicht immer gut ist, wenn man also jetzt hier schnell neue Sachen will und auch bereit ist, dann dafür ein neues Gerät zu kaufen, dann müsste man eigentlich auch ziemlich erschrocken sein durch diese Update-Garantie. Aber die normalen Nutzer wird es auf jeden Fall freuen. Die Presse wird hoffentlich auch endlich mal verstummen, wenn die mal wieder sagen, man könnte Android nicht updaten. Ich komme jetzt mal zu den News. Da gibt es auch jede Menge, natürlich auch wieder ein paar Sachen, die mit der Google I.O. zu tun haben. Beispielsweise wird erwartet, dass die Fotos-App bei der Google I.O. jetzt vorgestellt wird, als eine neue unabhängige Foto-App. Und da sind auf jeden Fall jede Menge Bilder schon aufgetaucht. Es scheint also was dran zu sein, dass zumindest mal diese App existiert. Natürlich weiß man noch nicht genau, wie und wo die Integration ist, ja. Aber ich sag's euch ganz einfach, so wie ich die Sache sehe, ist es genauso, wie ich mir gedacht habe. Die App wird möglicherweise eigenständig, ja. Das Google Plus wird nicht mehr so auftauchen in der App. Das heißt also nicht mehr Google Plus Fotos, ja, sondern einfach nur noch Google Fotos. Man kann auf fotos.google.com gehen, so wie es das aussieht. Und die App ist eben, man kann eben die Bilder hochladen, so wie es bisher auch immer der Fall war, Auto-Backup und so weiter. Alles bleibt eigentlich beim Alten, nur dass eben das losgelöst ist von Google Plus. Und wenn man die Bilder sharen will, dann geht es eben über Google Plus. So geht das also ganz normal. Und ich denke mal, hier ist einfach wieder der Medienaufschrei einfach so der Wunschgedanke, ja, dass jetzt hier das Ende von irgendwas einläutet, ja, wird nicht so sein, das wird sich nichts groß ändern, ja, außer dass die App sehr viel schöner aussieht, und das ist ja auch mal was, und auch einige sehr gute Funktionen hat, zum Beispiel zum Bilder auswählen und so. Der Fotoassistent, das wird das Auto-Awesome dann ersetzen, und so weiter. Also ich finde das schon sehr, sehr gut. Und wie gesagt, das wird hier nach wie vor genau dasselbe sein, genauso verknüpft sein mit Google Plus, nur dass es eben nicht mehr so genannt wird. Ja, es taucht eben so dann im Text so nicht mehr auf. Ja, aber klar, wenn es dann ans Sharing geht, dann geht es eben zu Google Plus. Fertig. Ja, so sieht's aus. Humble Bundle mit Artifex Mundi Games übrigens jetzt gerade im Store von Humble Bundle. Aber ich muss sagen, das ist im Moment ohne Schuld, muss ich ganz sagen, von den Machern von Humble Bundle, und ich glaube auch ohne Schuld von Artifex Mundi, das unattraktivste Bundle, das ich mir in der letzten Zeit vorstellen konnte. Oder eigentlich seit es Humble Bundle gibt. Und jetzt werdet ihr verwundert sein, wieso denn? Artifex Mundi sind doch gute Games. Die waren doch schon so oft App der Woche beim Rio. Ganz genau, so sieht's aus. Die sind auch super, ja. Aber die wirklich guten Titel sind hier nur per Durchschnittspreis zu bekommen. Wie gesagt, da kann niemand was dafür. 6,04 € liegt der im Moment, ja. Und darunter ist Demon Hunter, Grim Legends, Time Mysteries 2 und Time Mysteries 3. Für den Urgedanken von Humble Bundle, nämlich dass ihr so viel zahlt, wie ihr wollt, und dafür das bekommt, da gibt's nur Deadly Puzzles, Time Mystery 1 und Clockwork Tales. Und die sind jetzt nicht so, sag ich mal, der Hammer, ja. Und die beiden richtig guten, vor allem Enigmatis 2, das habe ich mir schon längst gekauft, natürlich, ja. Die gibt's aber erst, wenn man $9 oder mehr zahlt. Und das ist von Humble Bundle und Artifex Mundi veranschlagt worden. Und auch dabei Grim Legends 2. Nun kann man natürlich sagen, okay, man zahlt $9 und dann bekommt man so viele geniale Spiele. Absolut, da kann man absolut nichts sagen dagegen. Deswegen auch die Empfehlung, guckt es euch mal an, ob es euch gefällt. Nur ein bisschen abgeschreckt bin ich trotzdem, dass der Durchschnittspreis eben schon so hoch ist. Jetzt, wenn ich hier sehe, einige Spiele davon habe ich schon und dann ist mir das jetzt selbst zu teuer. Aber wie gesagt, für jemand, der jetzt keine Spiele hat von der Firma, da rentiert es sich auf jeden Fall. Allerdings schaut mal genau hin, wenn euch jetzt nur zwei oder drei Spiele interessieren. So teuer sind die nicht, wenn man die kauft normalerweise. Auch im Amazon App Store gibt's die zu recht günstigen Preisen. Also wenn ihr jetzt nur ein, zwei oder drei Spiele davon haben wollt, dann seid ihr günstiger, wenn ihr die einzeln freischalten lässt, als über das Humble Bundle. Das möchte ich auch gesagt haben. Deswegen auch vielleicht die so ein bisschen Enttäuschung. Ziemlich enttäuscht dürften auch die Sega-Fans sein. Angekündigt hatte ich es ja schon. Sega hat jetzt tatsächlich die Ankündigung wahrgemacht. Und zwar 19 Spiele wurden kurzerhand aus dem Play Store gezogen und sind ab sofort nicht mehr verfügbar. Darunter auch so Hammer-Titel wie Jet Set Radio, Super Monkey Ball 1 und 2, Super Monkey Ball Adventure, auch der Tip and Tilt und Super Monkey Ball Touch and Roll, sowie Super Monkey Ball Banana Splits. Altered Beast Echo the Dolphin ist raus und Golden Eggs 1 bis 3, Phantasy Star Street of Rage 1 und 3, Space Harrier 2, Virtua Fighter 2 und Afterburner Climax. Also ich muss sagen, das sind wirklich eigentlich sehr schöne Games, die, ich möchte fast sagen, so Evergreens, ja, und die hat jetzt Sega rausgenommen, weil sie so die vage Aussage nicht den Standards von Sega mehr entsprechen. Also wenn die damit gemeint haben, dass die vielleicht schlampig programmiert wurden, dann kann ich bei einigen Titeln da wirklich nicht widersprechen, aber dann wäre es doch schön, wenn man diese Spiele besser programmiert nochmal ins System nimmt, ja, nochmal veröffentlicht, statt die jetzt ganz rauszustreichen, weil bei diesen Klassikern ist es doch besser, ein nicht ganz so toll programmiertes Spiel zu haben, das funktioniert und man spielen kann, als wenn man das gar nicht mehr spielen kann. Also was ist denn da los? Finde ich eigentlich besonders für die Super Monkey Ball Reihe schade. Da war ich eigentlich immer so ein heimlicher Fan davon. Oh Gott, jetzt habe ich mich geoutet. Ja. aber jetzt ist es nicht mehr verfügbar und das ist doch ziemlich traurig. Also eigentlich sollten solche alten Games verfügbar bleiben, stattdessen vielleicht neuere Games dann mit dem Sega-Standard mit dem neuen Sega-Standard dann eben programmiert werden. Aber das ist natürlich jetzt eine äußerst unbefriedigende Lösung. Schade eigentlich, ja. Nun ja, Samsungs Präsident Shin, ja, Shin, also das ist ein schöner Name, ja, könnte ich kurz vorhin von Shinichi sein, ja, haha, the nice rumor, jetzt mache ich hier in Englisch weiter, ich bin, es ist unglaublich, ja, jetzt komme ich von Deutsch auf Japanisch und dann auf Englisch, super, ja, Wahnsinn, also auf jeden Fall, hat also der Präsident gesagt, nein, das Note 5 wird nicht im Juli erscheinen, ja. Das kann man natürlich auch so deuten, dass es im Juli kommen wird, ja. weil es ist schon komisch, dass man sich auf solche Gerüchte überhaupt äußert, ja. Und das heißt, es könnte eventuell Ende Juli bzw. Anfang August werden, bevor das Note 5 kommt. Ganz einfach. Weil diese Aussage ist schon ziemlich seltsam. Ja. Ihr wisst natürlich, dass Samsung nichts mit Japan zu tun hat, sondern mit Korea. Aber deswegen der lustige Hinweis mit dem Chin. Ne? Okay. Aber was hier so gesagt wird, das ist eigentlich so eine typisch japanische, wie sagt man das, Bestätigung durch Ablehnung. Ja, also man bestätigt etwas, indem man sagt, nein, das ist nicht so. Sagt man, das ist so. Es ist paradox und leider immer häufiger verbreitet, auch in anderen Gefilden, aber in Japan hat es Tradition. Ja. dass man so sagt, nein, das machen wir nicht. Und das heißt dann, ja, genau, das machen wir. Seltsam. Aber gut, wie gesagt, ist ja koreanisch für mich. Ich kann mich ja da auch täuschen. Deswegen lass es mal so dahingestellt. Auf jeden Fall warten einige schon auf das Note 5. Und ich würde auch jetzt hier noch gerne ein paar zusätzliche Sachen machen, also Daten rausgeben. Zum Beispiel, dass es ein 5,89 Zoll Display haben soll. Das ist ja, das wäre schon mal gar nicht schlecht. Auch, dass es eine 4K-Auflösung hat, also 3840 mal 2160 Bildpunkte. Irre. Also, warum wird dafür wieder Rechenzeit und Akku-Power verschwendet? Ne? Akku soll übrigens 4100 mAh sein. Der wird den Exynos-Prozessor, der dem vom Galaxy S6 entspricht, mit Strom versorgen. Durch das größere Display wird natürlich auch hier ein bisschen mehr Strom verbraucht, aber es hört sich zumindest mal so an, dass das Note 5 dann auch länger durchhält als das S6, sofern die 4K-Auflösung nicht alles wieder kaputt macht. 7,9 mm dick soll das nur sein. Das wäre ein wirklicher Hammer für so ein Gerät. Natürlich wird auch hier wieder ein Stylus dabei sein. Der ist sehr beliebt. Vorher hat man gelächelt, als das erste Note rauskam, hat man drüber gelächelt. Haha, back to the Stylus, typisch. Ja, das kann ja nichts werden. Aber es hat statt herausgestellt, dass in der Businesswelt das äußerst beliebt ist und fast unverzichtbar ist, für eben punktgenaue Zeichnungen und so weiter, Skizzen anzufertigen. Das ist wirklich sehr schön. Gut, aber gut, wie gesagt, also falls es dann doch im Juli kommt, ihr wisst, wo ihr es zuerst gehört habt, ja, dann, ja, denkt an mich. Ja, Tipps habe ich übrigens noch für die LG G4-Kamera, beziehungsweise die Leute von AndroidCentral.com. Wenn ihr des Englischen mächtig seid, empfehle ich euch diesen Artikel unbedingt. Ein paar kleine Sachen möchte ich euch noch darauf hinweisen. Also das LG G4 hat ja eine exzellente Kamera. Wie exzellent die ist, das kann man hier sehen, wenn ihr diese Tipps befolgt von Android Central. Unter anderem eines der genialsten Features dieser Kamera ist die Langzeitbelichtung. Ihr könnt die Belichtungsdauer einstellen, tatsächlich. Und so wie mit einer Kompaktkamera beispielsweise 30 Sekunden lang etwas aufnehmen. Und ich kann euch sagen, da könnt ihr wirklich ganz tolle Aufnahmen machen. Haltet das mal bei einer dunklen, klaren Nacht im Sternenhimmel, am besten halt also fest, ja, auf irgendeinem Stativ oder irgendwie befestigt, und macht dann mal so, ja, 15 bis 20 Sekunden Aufnahme, ja, und schaut dann mal aufs Bild. Ihr könnt auch dann 30 Sekunden machen, wenn ihr eine Kompaktkamera habt und es ist wirklich ganz dunkel, dann könnt ihr auch vielleicht mal so eine Minute oder zwei Minuten einstellen und guckt dann mal aufs Bild. Wenn ihr es auf die richtige Stelle ausgerichtet habt, dann haut's euch um. Wahnsinn. Und sowas kann man eben nur machen, wenn man die Belichtungszeit einstellen kann. Das ist ein Novum, oder kommt jedenfalls ganz selten vor bei Smartphones. Ja, natürlich will man dort hauptsächlich schnelle Bilder, die verwacklungsfrei sind. Das ist natürlich genau das Gegenteil, was mit so einer Langzeitbelichtung erreicht wird. Da muss das Handy wirklich felsenfest stehen. Das könnt ihr nicht mehr in der Hand halten, weil jeder kleine Zitterer von euch hier das Bild sofort unscharf macht. Ja. Aber wenn ihr das fixiert und damit Bilder macht im Dunkeln, das ist wirklich fantastisch für Außenaufnahmen. Auch wenn ihr bei Nacht zum Beispiel Aufnahme von einer Stadtkulisse machen wollt, zum Beispiel eine Skyline oder sowas, ja, macht das auch, bringt das auf ein Stativ und stellt ein paar Sekunden Belichtungszeit ein, 5 bis 10 Sekunden, je nachdem, wie hell die Lichter dort strahlen, und schaut euch das Bild mal an. Das ist atemberaubend, was ihr da rausbekommt. Ja. Und so weiter. Also es gibt noch mehr Tipps, wie gesagt, lest mal rein. Ihr könnt hier sehr viel einstellen beim G4 und das wird zwar keine Kompaktkamera jetzt ersetzen, weil die können, ich sag's immer wieder, noch viel, viel mehr, wenn ihr eine einigermaßen gute habt. Ja. Die sind nicht teuer, aber können so viel mehr als die beste Handykamera. Aber trotzdem, dieses kommt schon so einer Kompaktkamera recht nah. Wenn jetzt noch ein vernünftiges Objektiv dran wäre mit richtig Zoom, das wäre natürlich schön, aber das ist es natürlich hier auch nicht. Das ist nur ein ganz normales Handy-Objektiv sozusagen. Ja. Dennoch fantastisch und eine gute Sache mit diesem LG G4. Apropos LG, da wird auch wohl jetzt bald das G-Pad F 8.0 herauskommen, denn das wird auch bei AT&T veröffentlicht am 29. Mai. Ich bin darauf auch schon gespannt, was da ja, was mit dem Teil möglich ist. Ich konnte noch nicht sehen, ob damit auch möglich ist, ganz normal Sprachtelefonie zu machen. Ansonsten kommt das Teil mit einem 8 Zoll Display und einem Snapdragon 400 Chipsatz, 5 Megapixel Kamera hinten, 16 GB, Entschuldigung, interner Speicher, 4200 mAh Akku. Ihr merkt schon, das ist also so mittlere, so Medium Range Gerät, ja, kostet $149. Der Preis ist natürlich der absolute Hammer. Ich denke, da wird es aber noch eine teurere Version geben, die eben dann eventuell mit, ich weiß nicht genau, ob das ja jetzt mit oder ohne LTE ist. Da muss ich gerade mal schauen. Ja, sehe ich jetzt hier nicht so, aber ich denke mal, das ist die Nicht-LTE-Version, da das einfach viel zu günstig ist. Ja, genau. Macht mir stutzig, weil es eben bei AT&T verkauft wird. Ne? Okay. Aber wie gesagt, da wird es auch bestimmt noch eine andere Version geben. Ich halte auf jeden Fall auch mal hier für den europäischen Markt das nochmal im Auge. Aber wenn das rauskommt, sag euch Bescheid. Denn das könnte doch ein sehr, sehr interessantes Gerät sein. Das Android 5.1.1 Update für Nexus 4 ist jetzt am Kommen. Das wird ausgeliefert von Google. Ja, bei mir wird nichts ausgerollt, nur Teig wird ausgerollt. Also das Google Watch Blog macht mich noch wahnsinnig, wenn ich hier den eher Nachrichten lese, ja, immer mit diesem ausgerollt, ja. Oh Mann. So ein Teppich und Teig wird bei mir ausgerollt, alles andere wird ausgeliefert. Und hier ist jedenfalls dann das Android 5.1.1 Update dran, ja. Und da sind wir bei dieser 2 Jahre Garantie. Also wie gesagt, das ist ja schon hier erfüllt. Ja, zumindest mal vom Kaufdatum ab. Aber da kann man sich drüber freuen. Hier ist auch der Link, wenn ihr gar nicht so lange warten wolltet. Da wird OTA ausgeliefert. Wenn ihr es aber sofort haben wollt, könnt ihr hier auch diese Datei herunterladen und manuell dann eben installieren. Geht alles. Tja, das Saigus V2, das erfreut sich ja in Insiderkreisen großer Beliebtheit, als das eines der Geräte schlechthin momentan. Ja, es ist irgendwie so eine Art Geheimtipp. Und jetzt kriegt man leider ein bisschen Angst, ob denn dieser Geheimtipp tatsächlich das hält, was es verspricht, denn es wurde verschoben. Der Start wurde verschoben und das bedeutet normalerweise nichts Gutes. Ich bin mal wieder so ein bisschen pessimistisch, aber dennoch ist Skepsis natürlich angesagt. Ich hoffe, dass es nicht weiter verzögert, dass es wirklich nur ein logistisches Problem ist oder so und kein technisches beziehungsweise kein bautechnisches Problem. Ja. Das Gerät mit 1920x1080 Bildpunkte Auflösung, 2,5 GHz Snapdragon Prozessor, 5 Zoll Bildschirmgröße, 3 GB RAM, 64 GB interner Speicher. Das sind die Daten, die schon sehr verlockend sind. Das ist, wie gesagt, ziemlich beliebt. 21 Megapixel Kamera hinten, auch das ist ganz toll mit optischer Bildstabilisierung. 13 Megapixel Front-Facing Kamera, da geht's ja fast nicht mehr besser für Selfies. Ja, Wahnsinn. Und deswegen ist es halt auch sehr beliebt. Übrigens kann das Gerät auch mit Micro-SD-Karten ausgebaut werden auf 256 GB. Also da hat man Speicher genug. Ja, das ist doch gar nicht schlecht, würde ich mal sagen. Und tja, jetzt heißt es warten, ja, auf das Teil. Die Versprechungen sind halt sehr gut mit diesen technischen Daten. Das hört sich hammermäßig an. Deswegen werde ich immer skeptisch, wenn dann auf einmal sowas nicht ausgeliefert wird. Ein Tag bevor die Frist abgelaufen ist, wo es erscheinen soll, da hat dann eben die Firma bekannt gegeben, dass es eben sich verzögert. Ja. Und die Sprachform, was sie hier rausgeben, ist auch am Schluss, dies macht mich auch sehr nervös, ja. Saigus hat sich also verschrieben, nur die qualitativ höchstwertigen Smartphones auszuliefern. Oh. Mensch, ich hoffe, ich habe Unrecht. Pebble, ja, die Pebble, die wird am 27. Mai ausgeliefert. Ich komme noch gleich bei den Community-Sachen dazu. Egal, was so eine große Tech-Block-Plattform schreibt, die selbst bald weg gewesen wären vom Fenster. Pebble wird am 27. Mai ausgeliefert. Die Pebble Time natürlich, ja. Pebble Time, ja, man darf das ja nicht verwechseln. Und damit wird eine Smartwatch vorgestellt, die den Namen verdient hat, weil es noch eine Watch ist und die sich auf das Wesentliche konzentriert, nämlich auf Benachrichtigungen und Verwaltung von diesen Benachrichtigungen. Das hat sich natürlich deutlich verbessert gegenüber der alten Pebble. Ja, die hat jetzt auch ein Farbdisplay drin und hält nach wie vor circa eine Woche Standby-Zeit, manchmal sogar noch mehr, ja, wie jetzt zum Beispiel bei mir hier. Die Uhr ist schon Ewigkeiten in Benutzung. Ich kann ja mal hier gerade auf meiner Standard-Pebble mal gucken, wie lange die an ist. Ja, 13 Tage. 13 Tage habe ich die schon an, ja, ohne den Akku zu laden. Also, das sollten wir mal eine andere Smartwatch vormachen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Außerdem wasserdicht, die Pebble Time. Und auch das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Als Outdoor-Fanatiker. Ja, gut. Also wird kommen. Ich freue mich schon drauf, auch wenn ich jetzt nicht hier bei der Kickstarter-Version da gleich bestellt habe. Ich werde da noch ein bisschen warten, aber ich freue mich dennoch schon drauf, auf so eine Pebble Time mal auszuprobieren. Ja, jedes Jahr wieder. Ich wollte es vorhin schon sagen, beziehungsweise ich habe es schon mal angedeutet. Chrome und Android sollen zusammenkommen. Das ist schon wieder mal das Gerücht, wie jedes Jahr. Kennt man ja. Android und Chrome zusammen. Anscheinend kann sich die Technikwelten, die Analysten und die, was weiß ich, alle möglichen Leute eben sich nicht vorstellen, dass es eine Firma gibt, die zwei verschiedene Betriebssysteme haben kann. Ja, stellt euch mal vor, die wagen es, zwei Betriebssysteme zu haben. Das geht doch nicht. Und deswegen gibt es immerhin immer diese Sachen, ja, das eine wird für das andere geopfert werden, hat es zuerst geheißen, dann hieß es jahrelang, dieses geht zusammen. Was jetzt ist, ist jetzt, dass man tatsächlich Chrome-Apps, das wurde ja schon veröffentlicht, dass man tatsächlich Chrome-Apps, Android-Apps auf Chrome benutzen kann, ja, zumindest teilweise. Also so eine gewisse Annäherung gibt es da schon. Aber ob das jetzt wieder zu Spekulationen führen sollte, ob das jetzt komplett zusammenwachsen wird, also ich bin da äußerst skeptisch. Ja. Vielleicht, wenn Google mal sagt, ja, okay, also Laptops sind tot, dann wird es nur noch Android geben. Ja, ganz klar. Aber solange Laptops, Notebooks noch eine Existenzberechtigung haben, muss ich ganz klar sagen, ist Android als Betriebssystem auf diesen Geräten nicht gut geeignet. Einfach nicht gut geeignet. Und das ist nicht schlecht für Android, das ist einfach deswegen, weil Android ein Smartphone- und Tablet-System ist und kein Notebook-System. Ja, also sind da die Anforderungen ganz anders. Und jetzt bitte, bitte, hoffentlich kommt keiner auf die Idee, mal das wirklich irgendwann zusammenzuführen. Dann haben wir nämlich den Chrome-Rotz im Android, wo alles aufbläht, und den Android-Rotz im Chrome, wo alles aufbläht. Ja? Und warum ich Rotz sage? Weil das eine dem anderen System nichts zu suchen hat und deswegen auch keine Ressourcen aufbrauchen muss. Ganz einfach. Ja? Simpel halten, zwei Systeme, wunderbar, und das hat Google bisher auch so gemacht, auch wenn es niemand fassen kann, dass es so machen. Unglaublich. Was fällt denn ein? Ja, da möchte ich noch kurz zu was kommen, und zwar Cloud-Speicher. Ich habe jetzt gerade wieder einen Artikel gesehen, die 5 besten Cloud-Speicherdienste, und wie immer wurde der beste oder einer der besten und sichersten vor allem ignoriert. Ja, also bei besten kann man noch etwas drüber diskutieren, aber sicherlich einer der sichersten. Ja, nämlich mega.nz. Ich weiß nicht, warum das immer wieder ignoriert wird. Die Leute irgendwann haben die Redaktion Angst davor, den zu nennen oder so. Ich weiß es nicht genau. Das ist nämlich einer der wenigen Cloud-Space-Betreiber, die tatsächlich voll verschlüsseln. Das heißt, von dem Rechner aus wird verschlüsselt, die Daten abgelegt. Weder Mega noch alle, die auf Mega irgendwie berechtigt oder unberechtigt Zugriff haben, haben den Schlüssel. Und beim Übermitteln wird dann wieder entschlüsselt. Ja? Und lokal im Browser. Nicht übers Netz. Also übers Netz gehen keine entschlüsselten Daten. Das ist schon nahezu eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und das wurde umgesetzt. Super einfach. Man muss nämlich nichts machen. Man muss nichts installieren großartig. Man muss nicht sich mit Schlüsselpaaren auseinandersetzen. Ja klar, ich weiß, es ist nicht so sicher, wenn man jetzt alles über GBG machen würde. Das ist klar. Ja. Aber es ist eine ausreichend sichere Verschlüsselung, die ohne Schwierigkeiten vonstatten gehen kann. Ohne dass es der Benutzer überhaupt merkt. Und ich weiß nicht, warum das eben konsequent ignoriert wird. Mega ist ein legaler Dienst, mega.nz. Ich habe hier mal den Wikipedia-Artikel verlinkt, damit ihr auch mal noch drüber lesen könnt. Es gibt hier auch natürlich eine Diskussion drüber, wegen dieser Verschlüsselung auch. Natürlich, klar. Der einzige Kritikpunkt meiner Meinung nach an Mega ist, dass man eine Bandbreitenbegrenzung hat, also eine Traffic-Begrenzung, ja, Bandwidth, weil das mutet ein bisschen komisch an. Normalerweise gibt es sowas heutzutage nicht mehr bei Cloud Spaces, aber dafür sind die spendabel in dem zur Verfügung gestellten Speicher. Da gibt es nämlich 50 GB kostenlos, und damit ist nicht gemeint, dass ihr an 200 Leute irgendwelche Ad-Links schicken müsst, die ihr dann, und ihr kriegt dann gut geschrieben ein paar Gigabyte, wenn die da draufklicken oder sich auch anmelden, ja, so, sondern die kriegt ihr einfach so. Ihr meldet euch an und dann habt ihr 50 Gigabyte, boom. Ja, voll verschlüsselt, wunderbar. Ist halt die Begrenzung, dass die Bandbreite dafür, für den freien Account auf 10 Gigabyte beschränkt ist. Ja. Also das heißt quasi Monat, ja. Das heißt also quasi, dass ihr da natürlich aufpassen müsst, dass ihr nicht zu viel Daten hin und her schiebt. Oder wenn ihr Links herausgebt, dass hier aufgepasst werden muss, dass ihr natürlich da nur so und so viel Gigabyte im Monat dann übermitteln könnt. Dann gibt es natürlich auch Bezahldienste, also wo ihr natürlich gegen Geld dann hier mehr Cloud-Speicher bekommt, ja, zum Beispiel 500 Gigabyte. Da gibt es dann auch eine 1 Terabyte monatlich, ja, und 4 Terabyte beim 2 Terabyte Speicherplatz. Das ist schon ein bisschen freundlicher wieder. Hm. Klar, ich kann mir schon vorstellen, warum das so gemacht wurde mit der Bandbreite, dass damit hier keine illegalen Links vertrieben werden, ja, wo dann alle Menschen da ja runterladen können. Das war ja auch das Problem bei Mega Upload, ja, da hat es ja Ärger bekommen. Ja. Deswegen hat man hier reagiert. Aber wie gesagt, Daten sind ziemlich sicher bei mega.nz. Und damit einer der besten Alternativen, die ja irgendwie kaum Beachtung finden. Und wenn ein Bekannter oder so sagt, nee, ich will da nicht drauf gehen, weil das, ich habe da schon mal was davon gehört, dann sagt dann, lacht ihr und sagt, aber ich nutze es und fertig. Ja, es wird niemand gezwungen, etwas downzuloaden, das ihr legal abgeloadet habt, in einem legalen Dienst. Ja, wenn die Leute schon so paranoid sind, dann bin ich wahnsinnig. Übrigens, wer nur schnell mal einen Pfeil verschicken will, für den habe ich was viel Besseres noch gefunden. Also sicherer oder überhaupt so sicher ist das natürlich nicht, ja, aber für, sag ich mal, normale Files, wo ihr einfach nur nicht haben wollt, dass die jetzt öffentlich sind, aber die ihr jemand schicken wollt und ihr könnt es nicht wegen dem E-Mail, wegen der E-Mail-Quota oder ihr wollt euren E-Mail-Posteingang nicht zumüllen lassen. Man könnt ihr hier diesen Service nehmen, WeTransfer nennt das sich. WeTransfer.com, einfach WeTransfer.com. Und da könnt ihr tatsächlich bis zu 2 GB große Files hochschicken, hochladen und dann kriegt ihr einen Link und diejenigen, für den der Link bestimmt ist, können die downloaden und ihr bekommt auch eine Benachrichtigung, wenn die Datei heruntergeladen wurde. Das ist sehr schön. Somit habt ihr den Überblick, was da Sache ist. Und nach einer gewissen Zeit wird diese Datei auch wieder automatisch gelöscht. Und ich finde das gar nicht schlecht, weil die Sachen, die man einfach nur schnell mal verschicken will, okay, so, zack, da, die Datei, ich schicke dir die schon mal schnell rüber, bumm, so, ja, runtergeladen, so, und dann kann man das Ding vergessen, ich glaube 14 Tage, dann wird die Datei gelöscht, alles wunderbar. So soll das sein. Ja, man muss nicht immer alles archivieren bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag oder hier was anhäufen, dann stellt man fest, oh nein, mein Cloud-Space ist voll. Ja, ihr müsst euch hier auch nicht anmelden großartig, ja, einfach Datei hochladen, eure E-Mail angeben, die E-Mail des Empfängers und dann könnt ihr noch eine kleine Nachricht hinzufügen und dann könnt ihr loslegen. So einfach ist das. Und ganz praktisch, WeTransfer nennt sich diese Seite. Wie gesagt, sie sagen zwar sicheres System und bla bla bla, da bin ich aber jetzt nicht informiert darüber, dass es so ist oder wie sicher das Ganze ist. Aber das spielt, wie gesagt, für die Art von Diensten auch kaum eine Rolle, für eben schnell mal eine Datei zu verschicken. Da könnt ihr auch selbst natürlich darauf achten, dass ihr die Datei sichert. Ja, also hier könnt ihr auch selbst verschlüsselte Dateien einfach übermitteln. Und das auch noch anonym. Finde ich eigentlich ganz gut. Jo, dann komme ich mal zu Community-Sachen. Ich habe einen Link zugeschickt bekommen zu einer App, die ist jetzt aus dem Beta herausgegangen. Mix Radio nennt die sich. Mix Radio. Das dürfte für einige interessant sein. Ja. ja, jetzt muss ich gerade mal gucken hier. Yep. Ja, es dürfte also für einige interessant sein, die jetzt nicht großartig da eine Musikbibliothek aufbauen wollen, so wie das zum Beispiel bei Play Music ist, etc. Sondern einfach sagen, ja, ich will jetzt Musik hören. Ja, und hier so ein bisschen personalisiert, damit man nicht unbedingt jetzt hier, was weiß ich, Taylor Swift vorgespielt bekommt, weil man Taylor Swift hasst. Das wäre dann vielleicht nicht so gut. Es passiert mir immer im Radio, dann schaltet das Radio ein, dann könnte ich das Radio wieder rauskloppen aus dem Auto, weil es furchtbar ist, was ich da höre, und dann habe ich wieder genug davon. Und hier bei sowas hilft dann natürlich dieses Mix Radio. Am Anfang muss man natürlich klar festlegen, welche Stars man am besten findet, ja. Und dann fängt das Teil an, einfach Musik zu spielen, die man gut findet, ja. 35 Millionen Tracks sollen da drin sein in der Bibliothek von Mix Radio. Ich habe nicht am Beta teilgenommen, ich muss die auch noch richtig durchtesten, ja, wie das dann aussieht. Deswegen ist auch noch nicht App der Woche geworden, ne? Ganz klar. Wie die das rechtlich abgesichert haben, Das kann ich natürlich nicht sagen. Ich weiß aber, dass Mix Radio hier auch daran natürlich gedacht hat. Und das ist ein legaler Dienst, zumindest kann man das so sagen. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass ich die App hier installieren kann. Also quasi hier in Deutschland, das ist also schon ziemlich komisch. Ich hätte da gedacht, dass ich dann wieder eine Meldung kriege, ist in Ihrem Land nicht verfügbar. Ob das die GEMA weiß? Naja, ich werde mich auf jeden Fall noch damit auseinandersetzen und werde euch dann auch nächste Woche eventuell nochmal einen genaueren Bericht geben. Vielleicht wird es ja noch App der Woche, mal sehen, ne? Jo, also dann weiter im Text. TechCrunch ist am Ende. Ja, denn die behaupten, die Peppel wäre in Not. Ha, so was, so ein Witz. Ne? Ja, also der Matt Spike hat hier da was geschickt in der Community. Und zwar ein Gerücht und schreibt dazu, hallo, Peppel in Not. Wäre schade, wenn es stimmen sollte. Ja, also ich kann dir versichern, es stimmt nicht. TechCrunch, das ist wohl denn ihr Wunschgedanke. Gedanken, ja, aber ich kann mich heute wirklich schlecht konzentrieren. Die Apple Watch ist ja jetzt draußen und TechCrunch, wenn die was von Apple hören, dann ist alles, was von Apple kommt und Konkurrenz von anderen ist, ist alles schlecht. Ja, schlecht, schlecht. Also, nachdem jetzt die Apple Watch rauskommt, ist ja klar, dass Apple tot ist. Ja, ganz klar. Muss tot sein. Weil niemand darf aufbegehren gegen Apple bei TechCrunch, ja. Dabei wäre TechCrunch ja schon fast tot gewesen, ja. Nachdem die großen, unbeliebten Autoren, ja, gekickt wurden von TechCrunch. Jetzt hat man sich aber anscheinend wieder welche ins Boot geholt, die in derselben Richtung schreiben. Apple-Fanboys, ja, die hier, obwohl es schon besser ist als früher, ja, also wenn ich so Mark, die jetzt Mark, wie heißt das, Siegel? Mark Siegel? Nein. Irgendwas mit Siegel, ja, MG Siegel, genau. Also, das hat bei mir das auch schon eskaliert. Mit dem habe ich mich auch schon gestritten, was zum Blocken geführt hat. Also hat mein Account geblockt bei Twitter. Ich habe ihn dann auf Google Plus geblockt, ja. Also Kindergartenspielchen, ja. Aber das ist mal wieder eine andere Geschichte, ja. Und dieser, wie heißt der nochmal? Ach, dieser ganz große Unsympath da. Der das auch mal war bei TechCrunch. Wie hat denn der nochmal geheißen? Ich weiß seinen Namen schon nicht mehr. Vielleicht ist es ganz gut, ja. Ja, dann bekam er was war's? Hier, die Huffington Post oder sowas, genau. Und die haben dann mit TechCrunch angebandelt. Und dann hat sich alles geändert. Aber, wie gesagt, der Virus ist immer noch in der TechCrunch-Redaktion drin. Deswegen würde ich hier auf diese Meldung keinen Pfifferling geben. Die Pebble Time hat ein unglaubliches Kapital alleine schon durch das Kickstarter-Projekt gezogen. Ja, also Wahnsinn. Ich darf da nochmal sagen, ja, 20 Millionen Dollar innerhalb von kurzer Zeit für die Pebble Time requiriert. Damit können die ganz alleine mit dem Geld die Firma betreiben. Und wer so viel Geld bekommt bei einer Crowdfunding-Kampagne und schon ein Produkt hat, der kriegt auf jeder Bank der Welt einen Riesenkredit. Also macht euch keine Gedanken, ja. Peppel ist sicher. Was gibt's noch? Deezer und Spotify, die haben jetzt mit Podcasts angebandelt. Kommerzielle Podcasts momentan nur, ja, das schreibt auch der Matt Spike. Hallo, Deezer und Spotify, nun auch mit Podcasts, aber leider erst nur ausgesuchte und von Medienpartnern. Zumindest ein Anfang. Hoffen mal, dass auch private Podcasts folgen. Noch mehr hoffe ich, dass Google nachzieht. Gut, ich weiß noch nicht genau, wie Google das integrieren will. Also in dem Play Music fände ich es genauso fehl am Platz jetzt wie bei dieser, muss ich sagen. Bei Spotify erst recht. Naja, okay. Jetzt haben die mal Podcast. Wenn ihr den Uncast ja auch dort drin hören wollt, könnt ihr ja mal an dieser beziehungsweise an Spotify schreiben. Ja, dass ihr den auch gern drin haben würdet in der App. Ja, vielleicht klappt's dann auch. Ansonsten ist es natürlich wieder mal so, dass diese Firmen halt selbst recherchieren und meistens dann eben bei englischen Podcasts hängen bleiben, ohne von außen Zuschriften zu bekommen, werden da wohl kaum nicht kommerzielle deutschsprachige Podcasts oder Netcasts irgendwie da reinkommen. Ja, deswegen seid ihr gefragt, wenn ihr das also haben wollt, bei dieser den Ancast und die Rios wollen sich dann, schreibt doch mal hin, dieser und Spotify, vielleicht hilft's ja was. Ja, und dann auch noch vom Madspike heute, ja, wow, ne? Super aktiv, ja, danke. Hallo, Sony wird mir immer sympathischer, das sollten alle Hersteller bieten. Und zwar geht es darum, um einen AOSP Recovery Mode für bestimmte Telefone der Xperia-Reihe. Ja, die sind also frei und können dann eben mit diesem Recovery-Modus betrieben werden. Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist wieder ein Stück Freiheit, um eben Custom-ROMs und so weiter zu flashen, ja, drauf zu machen. Das ist ja auch immer wieder eine interessante Geschichte, auch wenn jetzt gerade der größte hier wegbricht, ja, mit Cyanogen, ja, und zum Unsympath mutiert ist. Aber es gibt ja auch noch andere Alternativen, andere alternative ROMs, ja. Ja, Allah, hast du mal alternatives ROM, ey. Jo, dann zum letzten noch die App der Woche. Ja. Ich habe diesmal wieder ein Spiel im Blick, denn das hat mich so ein bisschen, ja, wie soll ich denn sagen, fasziniert und gleichermaßen habe ich schockiert nur mit dem Kopf geschüttelt, ja. Aber das ist irgendwie knuffig gemacht. Und zwar nennt sich das Ganze Ottbot Out. Ja. Könnte man das übersetzen, also langweilige Bots raus. Ja. und der Sinn einfach ist, dass man sich mit seinem kleinen Roboter, ja, passt ja zu Android, hier über verschiedene Hindernisse hinweg bewegen muss. Und da sind teilweise dann natürlich am Anfang ganz klar nur zum Einlernen Pipifax, ja, aber dann kommen immer knackigere Rätsel und letztendlich muss man da wirklich viele komische Ideen umsetzen, ja, damit man da ein Level weiterkommt wieder. Ich find's sehr, sehr gut. Es ist am Anfang nicht ganz so schwer, aber es zieht dann doch sehr stark an. Also für Leute, die gerne ihr Nüsse knacken, ja. Und die auch gern mal beim Spiel den Kopf rauchen lassen wollen, die können sich das auf jeden Fall mal angucken. Ich habe hier die freie Version verlinkt, die kostenlose Version. Da könnt ihr die ersten 10 Levels frei spielen. Wenn es euch gefällt, gibt's dann die Vollversion auch per In-App-Purchase mit 90 weiteren Levels. Da kommt alles drin vor, ja, Räder, Motoren, Raketen, ja, Knöpfe, Schaltkreise, Leitungen, alles Mögliche, ja. Aber was hier steht, stressfreies, kreatives, nicht gewalttätiges Spiel, das finde ich nicht. Also gewalttätig, okay, da kann man sagen, ja, gut, ist nicht ganz so schlimm, was da drin vorkommt, ja. Aber kreativ ist es sicherlich, aber stressfrei? Nö. Also wenn ihr euch leicht ärgert über Spiele, dann rate ich euch sogar davon ab, sonst ist euer Android-Handy in akuter Gefahr, irgendwie an der Wand zu landen, ja. Also Vorsicht. Da braucht man wirklich manchmal Nerven und Durchhaltevermögen. Aber eins der schönsten Puzzle-Games, die ich momentan hier gesehen habe, simpel, klar, aber ziemlich knackig. So sollte es eigentlich auch sein. Jo, damit sind wir am Ende des Uncasts für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt, nur her damit. Uncast oben in der Suche angeben und dann die Uncast Community auswählen im Pull-Down-Menü. Dort könnt ihr alles loswerden. Da würde ich mich immer sehr freuen drüber. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Danke, dass ihr zugehört habt. wie immer wünsche ich euch eine schöne Woche. Ach, halt, Moment, stopp, ich habe noch was vergessen. Ja, die Seite, genau, die ganzen Links und Infos, die findet ihr unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Ja, immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com. Ja, genau. Das war ja richtig, ne? So. Tja, aber jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.